Aber ja, ohne Korn in die Stadt hat deshalb nicht funktioniert, würde ich mal sagen, weil das Selbstbewusstsein damals gefehlt hat. Dass das, was man, das Selbstbewusstsein, mit dem wir heute umgehen mit der ganzen Geschichte, das hat damals gefehlt. Was wir heute im Neuhinein sollen können, das ist Kultur schaffen, was wir da gemacht haben. Und wir haben eigentlich mit unserem Finger da tief drin gedrückt in unserer Spur in Mellos. Ne? Das hat aber damals keiner so empfunden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute von Triebwagen, sondern die Gedanken über sich selbst im Kopf je horden, nicht heute noch über die im Kopf haben. Also ich denke zum Beispiel, dass eine Platte von Triebwagen, ich im Saal einfach verkauft, die gedockt. Na, der Mike hat am Freitag auch mal darüber geredet, so halt in der Art. Ja, so. Das wäre gelabt wie das Tier, einfach deshalb, weil es sein schon platt war. Muss allein deshalb schon gepusht werden, wer von den Leuten interessiert worden. Weil du hättest direkt einen Stempel drauf gehabt. Ich meine, ihr wendet dann den Stempel hinzu, das ist der andere Aspekt. Es wäre ein Stempel drauf gekommen, der das verkauft hätte. Der Stempel wäre gewesen Mundart. Ja. Klar, die andere Seite war die, dass weder Sinalco für S, noch Safari Grünspan, noch Triebwagen nie die Absicht hatten, von ihrem Kram zu leben. Geschweige denn, das auch nur im geringsten vermarkten zu lassen. Ah ja, jetzt kommt es mit dem Vermarkten. Das ist also so, das war nur so, und das ist in meinen Augen, das ist nur so, das ist eine Mauer, die wir uns selbst hochgezogen. Ja. Also eine Mauer, die hat nur in unseren Köpfen existiert. Wenn ich mich daran erinnere, was damals zum Beispiel, also ich, in meiner Übergangsphase war es ja so, dass ich schon mit Lufthansa zusammen geschafft habe. Dass wir Lufthansa Texte geschrieben haben, dass Lufthansa damals getourt hat, wie gedacht, dass da echt, da lief unheimlich viel ab. Ne? Das ist von vornherein mit allen, von allen Leuten, die nicht damals drüber gequatscht haben, abgelehnt werden. Und zwar sofort. Ne? Einfach deshalb, weil das war kommerziell. Niemand hat gewusst, was sind das für Leute, die das machen. Das, zwischen den Leuten und in uns, überhaupt gar keinen Unterschied gestanden hat. Das ist niemand in den Kopf drin worden. Mhm. Klar, für die, das war nur so eine Mauer, die Kopf hochgefordert, die schmierten die Boden, das andere die Böden. Ja. Jeder, der Geld damit verdient, ist mir diskutabel. Und um was für eine Chance haben wir uns damals gebracht, das Monument schon damals zu errichten. Und den Sauber in die Stadt runterzufahren. Ich meine, wenn sagen wir mal zum Beispiel so eine Band wie Triebwagen, damals Erfolg, die aus dem Saarland gehabt hätten, dann gleich noch über die Grenzen vom Saarland raus. Die hätten vom Oberbürgermeister, hätten die höchstpersönlich die Ehrenbürgerwürde der Stadt Püttlingen in die Hand gedrückt. Ja, stimmt. Dann hätte er auch gesagt, das ist Kultur. Weil das hätte, dann hätten alle möglichen Zeitungen gestanden, die gucken aus Püttlingen. Und der hätte sich jedes Mal wieder sich die Krale zurechtgerutscht. Aber von uns hat, wir haben gelebt von unseren Träumen, wir haben gelebt von dem Stoff, den wir geraucht haben, und von der Musik, die wir gehört haben. Ja, das ist nicht. Aber es war auch keiner drauf, irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, ernährt mich das.